Align our hearts with the heart of God. Unser Herz mit dem Herzen Gottes in Einklang bringen. Look. Schau. I have come to an understanding. Ich habe inzwischen verstanden. That prayer is not trying to convince God to do things. Gebet ist nicht der Versuch, Gott zu überzeugen, etwas zu tun. But prayer means to align my heart with the heart of God. Gebet deutet, mein Herz mit dem Herzen Gottes in Einklang zu bringen. So when I spend time in fasting, what do I do? Wenn ich faste, was mache ich dann also? Remember. Erinnere dich daran. Fasting goes together with prayer always in the new covenant. Fasten und Beten gehören im neuen Bund immer zusammen. Yes. So when I spend time with fasting, I spend also time in praying, which means. Wenn ich Zeit mit Fasten verbringe, verbringe ich auch Zeit im Gebet, und das bedeutet. Spending extra time with Jesus to make sure my heart is aligned with His heart. Ich verbringe zusätzlich Zeit mit Jesus, um sicherzustellen, dass mein Herz mit seinem Herzen übereinstimmt. Yeah, all daily. You know, my experience. I'm just telling you my experience. Ich erzähle dir nur von meinen Erfahrungen. My experience is that in fasting, so many times I've seen things in my heart that I didn't even know were there before. Meine Erfahrung ist, dass ich beim Fasten so oft Dinge entdecke, von denen ich vorher nicht mehr wusste, dass sie da waren. Und weißt du, was daran so unglaublich ist? Because God communicates to us from spirit to spirit. Weil Gott mit uns von Geist zu Geist kommuniziert. But whatever our spirit knows is filtered through the heart. Aber alles, was unser Geist weiß, wird durchs Herz gefiltert. So look at this. Schau dir das an. See if I'm still in the picture. Mal schauen, ob ich noch im Bild bin. Okay. So ja. Let's do this. Spirit. Wir schreiben Geist. Spirit. From God. God's Spirit. Gottes Geist. Communicate. Kommuniziert. Kommunike. To my spirit. Mit meinem Geist. So my spirit knows exactly what God is trying to say to me. Mein Geist weiß also genau, was Gott mir sagen möchte. But because I'm a unity. Aber weil ich eine Einheit bin. Which is body, soul, spirit, heart, it's all one. Okay. Körper, Seele, Geist und Herz, alles ist eins. So, my spirit is going to move this information onto the heart. Gibt mein Geist diese Informationen an mein Herz weiter. See, it's a heart because it's a little bumpy here, so it's not a nice heart. Es ist kein so schönes Herz, weil es hier unten etwas uneben ist. So, what does fasting do? Was bewirkt Fasten? Fasting gets the garbage out of my heart. Fasten befreit mein Herz von Dreck und Schmutz. Because fasting is joined together with praying. Denn Fasten ist mit Beten verknüpft. So, new covenant fasting, religious fasting is going to make it worse. Fasten im neuen Bund, religiöses Fasten macht es nur noch schlimmer. Religiös vai piorar as coisas. Religious fasting is going to make your heart much more messed up, and I tell you why. Religiöses Fasten bringt dein Herz nur noch mehr durcheinander, und ich sage dir warum. Because your religious fasting is you focused, while new covenant fasting is Jesus focused. Weil religiöses Fasten dich in den Mittelpunkt stellt und Fasten im neuen Bund stellt Jesus in den Mittelpunkt. You are self-focused, which is religious fasting. Wenn du also auf dich selbst fokussiert bist, was beim religiösen Fasten der Fall ist. Ich faste für mich. Ich faste und dann bekomme ich was von Gott. Dieses religiöse Fasten bringt dein Herz ganz durcheinander. Also es ist ein ganz großes Durcheinander mit dem religiösen Fasten. Schau dir das an. Was passiert beim wahren Fasten im neuen Bund? Dein Herz wird rein. Because the new covenant fasting is showing you the garbage and now you can get rid of it. Weil das Fasten im neuen Bund den Müll aufdeckt und du ihn dann loswerden kannst. Pode se livrar dessa sujeira. Because now you're not fasting to convince God, you're fasting to connect with him in a very real way. Denn jetzt fastest du nicht mehr, um Gott zu überzeugen, sondern um dich mit ihm auf eine sehr reale Weise zu verbinden. He lives in you, but that doesn't mean you're connected with him. Er lebt in dir, aber das heißt nicht, dass du mit ihm verbunden bist. Debbie lives in this house with me, but that doesn't mean I'm connected with her. Debbie lebt in diesem Haus, aber das heißt nicht, dass ich mit ihr verbunden bin. I have to make an effort to live in intimate connection with her. Ich muss mich anstrengen, um mit ihr in inniger Beziehung zu leben. And that's what fasting does. Und genau das bewirkt Fasten. Fasting in this intimacy with my bridegroom shows me the garbage in my heart. Fasten ist also Vertrautheit mit meinem Bräutigam. Es zeigt mir den Müll in meinem Herzen. Und plötzlich bist du so sensibel für die gesamte geistliche Welt. Ich sag dir was. I do not believe, ich glaube nicht, that fasting makes your spirit more sensitive to the spiritual world. Dass Fasten deinen Geist für die geistliche Welt empfänglicher macht. I don't believe that. Das glaube ich nicht. I believe your spirit is perfectly sensitive to the spirit. Ich glaube, dein Geist ist gegenüber der geistlichen Welt absolut ausreichend sensibel. Your heart does not experience this. Aber dein Herz erlebt es nicht. Fasting deals to the heart. Fasten hat mit dem Herzen zu tun. Does not need a single day of my fasting. Du siehst, Gott braucht nicht einen einzigen Tag meines Fastens. I need it. Ich brauche es. I really need it. Ich brauche es wirklich. This is why I cannot even imagine a life without fasting. Deshalb kann ich mir ein Leben ohne Fasten überhaupt nicht vorstellen. It's a sign of consecration. Es ist ein Zeichen der Weihe. It's a humbling myself before God. God, I need to depend on you. Ich demütige mich vor Gott. Gott, ich bin auf dich angewiesen. Ich diszipliniere meinen Körper, damit nicht mehr mein Körper die Kontrolle hat, sondern mein Geist. Ich richte mein Herz ständig aus. Und während des Fastens wird der Müll in meinem Herzen offenbart. Ich bereue und sage, Jesus, das ist nicht, was ich will. Es bringt mein Herz in Ordnung. Plötzlich höre ich Gott so viel besser. Aber das liegt nicht daran, dass mein Fasten Gott dazu gebracht hat, zu mir zu sprechen. Denk mal nach, Fasten bringt Gott nicht dazu, zu dir zu sprechen. Fasten reinigt dein Herz, sodass du hören kannst, was er dir in den letzten zig Jahren zu sagen versucht hat. Wenn ich Gott nicht mehr hören kann, weil ich abgestumpft bin, drei Tage Fasten und Beten bringen alles wieder ins Lot. Ich mache viel Reset-Fasten. Daniel weiß das. Ich nenne es geistliche Faulheit. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich geistlich fett werde, weißt du, ich trage dieses geistliche Bauchfett mit mir herum. Meine Ohren sind etwas schwerhörig. Die Intimität ist nicht ganz da. Dann beginne ich schnell ein dreitägiges Wasserfasten. Und weißt du warum? Nicht um Gott zu bewegen, mit mir zu sprechen, nicht um Gott zu bewegen, mein Herz zu ändern, sondern um mich zu weihen, zu demütigen und mein Herz auszurichten. Mein Herz ist in Einklang gebracht, die Vertrautheit ist wieder da und das Leben macht Spaß. Leute, darum müssen wir fasten. Bitte tu mir einen Gefallen. Wenn du noch nicht unseren YouTube-Kanal abonniert hast, dann abonniere ihn bitte. Bitte schicke dieses Video jedem einzelnen Christen auf der Welt, den du kennst. Das habe ich noch nie über ein einziges Video gesagt, das wir aufgenommen haben. Ich habe schon gesagt, schicke es an deine Freunde. Aber dieses Mal sage ich, schicke es jedem einzelnen Christen auf der Welt, den du kennst. A generation of sons and daughters of God who live in the bridegroom fast. Lasst uns eine Generation von Söhnen und Töchtern Gottes erwecken, die das Bräutigamfasten praktiziert. Raise up a people of God. Lass uns ein Volk Gottes erwecken, that live in consecration, humility and aligned hearts. Das in Weihe, Demut und mit einem ausgerichteten Herzen lebt und mit der Disziplin, die nötig ist, um das Reich Gottes voranzubringen. Let's cause a revolution in this world. Lasst uns eine Revolution in dieser Welt auslösen. Final great. Und die letzte große Ernte einbringen, damit unser geliebter Bräutigam wiederkommen kann. Mögen unsere Herzen rufen, Maranatha, Maranatha, ich trauere um dich. Und der Schmerz über deine Abwesenheit oder das Fehlen von Erlebnissen mit dir ist es wert, meinem Körper etwas Nahrung zu verweigern. Wenn du einmal so weit gekommen bist, I found this secret for myself. Ich habe dieses Geheimnis für mich selbst entdeckt. Sobald du den wahren Grund für das Fasten im neuen Bund gefunden hast, tut die fehlende Erfahrung der Vertrautheit mit Jesus viel mehr weh, als wenn du nicht isst. Das Fehlen von Nahrung tut in den ersten paar Tagen weh. Doch das fehlende Erleben der Vertrautheit mit Jesus, das schmerzt viel mehr. Und plötzlich, ist der Antrieb zum Fasten viel stärker als das Verlangen zu essen. Mögen wir alle zu diesem Punkt kommen, wo das Leben ist. Dann werden wir unglaubliche Dinge für Jesus tun. Das wünsche ich mir für dich und für Jesus. Fangen wir also an. Schick es an alle Leute. Beginne eine Revolution. Kein religiöses Fasten. Deshalb habe ich dir gesagt, warum du nicht fasten sollst. Damit du niemals vom Fasten im neuen Bund in das Fasten im alten Bund zurückschlitterst. Nie. Hör zu. Es macht Spaß. Thank you so much for watching this long series. Vielen Dank, dass du dir diese lange Serie angesehen hast. Ich habe noch nie in meinem Leben so intensiv über das Thema Fasten gelernt, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Bis zum nächsten Mal, Leute. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und wenn du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch mehr Informationen gibt. A whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Es gibt verschiedene Kurse. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen tollen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. Wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people. Wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, um Jesus und den Menschen zu dienen. Click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. Und du wirst weitergeleitet zu den anderen wunderbaren Informationsquellen. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Yeah.